Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, let's look at verse 17. Schauen wir uns Vers 17 an. But before we look at it, we have to remind ourselves of the context. Doch bevor wir ihn anschauen, müssen wir uns den Kontext vor Augen führen. The context is suffering for Jesus Christ. Der Kontext ist das Leiden für Jesus Christus. Now look what he says. Schau, was er sagt. For the time is ripe for judgment to begin in God's own household. Denn die Zeit ist reif, dass das Gericht in Gottes eigenem Haus beginnt. And if it starts with us, und wenn es bei uns anfängt, what will be the fate of those who refuse to obey the gospel of God? Was wird dann das Schicksal derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu gehorchen? There are many Christians who have a problem with this verse. Es gibt viele Christen, die ein Problem mit diesem Vers haben. They think it doesn't fit into the new covenant. Sie denken, dass er nicht in den neuen Bund passt. And I think the reason is, ich denke, der Grund dafür ist, that when it says judgment, they think punishment. Dass sie bei dem Wort Gericht an Strafe denken. And they think there can be no punishment because Jesus took the punishment on the cross. Und meinen, dass es keine Strafe geben kann, weil Jesus die Strafe am Kreuz auf sich nahm. And Jesus is true. That's true. He took the punishment of our sin. Das stimmt. Jesus hat die Strafe für unsere Sünden auf sich genommen. But you have to understand that the word judgment has a much deeper meaning. Aber du musst verstehen, dass das Wort Gericht eine viel tiefere Bedeutung hat. It means to make a decree, to judge something if it's right or wrong. Es bedeutet, ein Urteil zu fällen, zu beurteilen, ob etwas richtig oder falsch ist. And unfortunately, this is something that's made my heart very sad. Leider, und das macht mich sehr traurig. But many Christians, I like it to say, they abuse the new covenant. Missbrauchen viele Christen den neuen Bund. Thinking that because Jesus was punished for my sin, I can do anything I want. Und denken, weil Jesus für meine Sünden bestraft wurde, kann ich alles tun, was ich will. But you know, you have to always to keep reminding yourself. Doch, wir müssen uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, that because we came into the new covenant, dass, weil wir dem neuen Bund beigetreten sind, there are many rights that we don't have anymore. Es viele Rechte gibt, die wir nicht mehr haben. We have many new rights, but other rights we don't have. Wir haben viele neue Rechte. Aber andere Rechte haben wir nicht. We don't have the right to live how we are because we are part of a new covenant. Wir haben nicht das Recht, so zu leben, wie wir es tun wollen, weil wir Teil des neuen Bundes sind. We have the freedom. Wir haben die Freiheit. And we will not be punished. Und wir werden nicht bestraft. But God is still a God who decides what is right and what is wrong. Aber Gott ist immer noch ein Gott, der entscheidet, was richtig und was falsch ist. And sin is always wrong. Und Sünde ist immer falsch. And we have to understand that the things that displease the heart of God. Wir müssen verstehen, dass die Dinge, die dem Herzen Gottes missfallen, the moment God ignores that, God will actually ignore His covenant. In dem Moment, in dem Gott sie ignoriert, Gott tatsächlich seinen Bund ignorieren würde. Because we are now part of Him. Denn ich bin jetzt ein Teil von ihm. And He is part of me. Und er ist ein Teil von mir. The moment I'm part of him, I cannot act anymore like I belong to myself. That's violating the covenant. In dem Moment, in dem ich ein Teil von ihm bin, kann ich nicht mehr so tun, als gehöre ich mir selbst. Das wäre ein Verstoß gegen den Bund. And this is so important that we come again to this true fear of God in the church. Es ist so wichtig, dass wir wieder zu dieser wahren Furcht Gottes in der Gemeinde kommen. And Peter's trying to remind the church. Petrus versucht, die Gemeinde daran zu erinnern, that it's time now that this true judgment starts in God's, with God's people. Dass es jetzt an der Zeit ist, dass dieses wahre Gericht mit Gottes Volk beginnt. Not punishment. Keine Bestrafung. Not an angry God who is upset with his children. Nicht ein zorniger Gott, der über seine Kinder verärgert ist. But a God who is intolerant with sin. Sondern ein Gott, der Sünde gegenüber intolerant ist. Look what it says in the next sentence. Schau, was im nächsten Satz steht. And if it starts with us, what will be the fate of those who refuse to obey the gospel? Und wenn es bei uns anfängt, was wird dann das Schicksal derer sein, die sich weigern, dem Evangelium zu gehorchen? See, if you study very carefully what grace truly means. Wenn du genau studierst, was Gnade wirklich bedeutet. And what the gospel truly means. Und was das Evangelium wirklich bedeutet. Romans is so clear about this. Der Römerbrief ist in dieser Hinsicht sehr eindeutig. God gives an open invitation to receive his grace to the worst sinner in the world. Gott lädt auch den schlimmsten Sünder der Welt ein, seine Gnade zu empfangen. And everybody who accepts an invitation, God receives freely. Und jeden, der diese Einladung annimmt, nimmt Gott umsonst auf. But those who reject that invitation, God will also reject. Aber diejenigen, die diese Einladung ablehnen, wird Gott auch zurückweisen. Because if God would not reject them, they could get righteous by works. Denn wenn Gott sie nicht zurückweisen würde, könnten sie durch Werke gerecht werden. They could say, God, I reject your invitation of the gospel. I will fix myself before you. Sie könnten sagen, Gott, ich lehne deine Einladung des Evangeliums ab. Ich will mich vor dir selber rechtfertigen. But that would violate grace. Doch das würde gegen die Gnade verstoßen. So now that we all have experienced that beautiful grace in the new covenant, jetzt, wo wir alle diese wunderbare Gnade im neuen Bund erfahren haben, we have to be careful not to fall into the trap, müssen wir aufpassen, dass wir nicht in die Falle tappen, that to think just because our sins have been punished, that means nobody who believes in Jesus will go to hell. Und denken, nur weil unsere Sünden bestraft wurden, bedeutet das, dass niemand, der an Jesus glaubt, in die Hölle kommt. Which is of course true. Das ist natürlich wahr. Nobody believes in Jesus will go to hell. Niemand, der an Jesus glaubt, kommt in die Hölle. But remember. Aber denk daran. That every Christian has to give account before Jesus. Dass jeder Christ vor Jesus Rechenschaft ablegen muss. And Paul talks about the judgment seat of Jesus Christ. Und Paulus spricht über den Richterstuhl Jesu Christi. Where our works will not be punished, but they will be judged. Wo unsere Werke nicht bestraft, sondern beurteilt werden. God will look at them and God will say, you violated everything that I paid for. Gott wird sie anschauen und sagen, du hast gegen alles verstoßen, wofür ich bezahlt habe. And now, therefore, you cannot enter into heaven with an incredible reward. Und deshalb kannst du jetzt nicht mit einer großartigen Belohnung in den Himmel kommen. God is a God without partiality, Paul teaches us. Gott ist ein Gott ohne Bevorzugung, lehrt uns Paulus. And now look the point that Peter's trying to make. Schau, worauf Petrus damit hinaus will. He said, if God first starts with us, his own children, wenn Gott zuerst bei uns, seinen eigenen Kindern, anfängt, what will be the fate of those who refuse the gospel? Was wird dann das Schicksal derer sein, die das Evangelium ablehnen? We always have to remind ourselves of two things. Wir müssen uns immer wieder zwei Dinge vor Augen führen. The gospel must be preached because it's the only way that people can be saved. Das Evangelium muss gepredigt werden, weil es der einzige Weg ist, wie Menschen gerettet werden können. But the second thing we have to remind ourselves. Aber das Zweite, woran wir denken müssen, ist, there will always be people who choose to refuse the gospel and we must not try to manipulate them. Es wird immer Menschen geben, die das Evangelium ablehnen und wir dürfen nicht versuchen, sie zu manipulieren. Some people are, I think, in a false sense, so desperate to get others saved. Einige Leute sind fälschlicherweise so sehr auf die Rettung anderer aus, that the only thing they want them is to repeat a prayer so they will go to heaven. Dass sie von ihnen nur verlangen, dass sie ein Gebet sprechen, damit sie in den Himmel kommen. But look. Doch schau. Peter said those who refuse to obey the gospel. Petrus sagt, die sich weigern, dem Evangelium zu gehorchen. Tomorrow I will talk a little bit more about that. Morgen werde ich ein bisschen mehr darüber sprechen.